Zeit werde, was noch kommen mag. Deine Tat muss die Antwort sein. Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Wer sind unsere Feinde, wer knechtet unser Volk? Gegen wen richtet sich der Widerstand? Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Denn wir haben ja das Werkzeug, uns selber zu regieren, denn wir haben Wissen und auch Kraft. Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Unsere Zeit wird doch kommen, da besitzen wir die Macht, jeder Tag, jede Stunde zählt. Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Richter, all das Pack, haben lange, lange ausgedient. Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Volk, sei nun entschlossen, rüste dich zur Tat, und die Herrschaft wird zu Ende sein. Vorwärts, vorwärts, nie zurück, für den Sieg, Stück für Stück. Vorwärts.